Deutschlandfunk Kultur Hörspiel. Der Autor Adolf Schröder, Jahrgang 1938, schrieb mit der Komödie vom Vater, der seine Tür nicht öffnete, ein melancholisches Hörspiel mit Figuren unterschiedlichen Alters, die Erinnerungen und Mutmaßungen nachgehen. Wie bei vielen Stücken von Schröder übernahm Heinz von Kramer die Regie. Adolf Schröder und Heinz von Kramer verband eine jahrzehntelange Freundschaft. Sie sind in zwei aufeinanderfolgenden Jahren gestorben. Schröder mit knapp 60 Jahren im Mai 2008, Heinz von Kramer im März 2009 mit 84 Jahren. Dem Autor wie dem Regisseur waren die Hörspielredaktionen in Deutschland über viele Jahre verbunden. Wir erinnern an sie heute mit dieser Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 1996. In der Rolle des alten Mannes hören Sie Horst Bollmann. Die Komödie vom Vater, der seinem Sohn die Tür nicht öffnete. Ein Hörspiel von Adolf Schröder. Jeder hat seinen kleinen Schatz an Leiden und hütet ihn, bis er daran zugrunde geht. Dein Vater, immer dein Vater. Können wir endlich einmal unser eigenes Leben leben? Der Tag beginnt früh. Ich schlafe wenig. Ich rauche. Ich stehe auf. Ich sehe voller Widerwillen auf das zerwühlte Bett. Ich gehe in die Küche. Ich koche Kaffee. Ich sehe aus dem Fenster und beobachte die Elster, die seit Tagen das Nest der Amsel belauert. Da ein Angriff. Wütender Sturzflug des Amselpaares. Weg vom Fenster. Die Zeitung liegt vor der Tür. Ich öffne die Tür, bücke mich, hebe die Zeitung auf und schließe die Tür wieder. Ich mache das nicht länger mit, Paul. Komm zurück auf die Erde. Er stört uns nicht. Einmal in der Woche kommt er zum Essen. Das ist alles. Ich rücke mir den Stuhl zurecht. Die erste Tasse Kaffee. Heiß, so heiß. Die Zeitung knistert, der Geruch der Schlagzeilen. Ein Stück Brot mit Marmelade. Früher habe ich mir Brötchen geholt. Wie lange das her ist, weiß nicht. Die Treppen werden von Tag zu Tag unüberwindlicher. Keine Brötchen. Aber eine Zigarette. Ein alter Mann in seiner Küche sitzend, rauchend. Verdammt. Wer hat den Verstand verloren. Wer? Das ist der Mann mit den großen Ohren. Er. Wie heißt der Mann mit den großen Ohren? Wie? Er hat auch seinen Namen verloren. Er. Mein Vater geistert Lilo durch den Kopf wie ein Schreckgespenst. Das liegt an dir. Wie meinst du das? Ich kenne Lilo. Was soll das heißen, du kennst Lilo? Sie ist ehrlicher als du. Ehrlicher als ich? Ja. Ich kenne Lilo. Du kennst Lilo überhaupt nicht. Ich habe ein Verhältnis mit ihr. Was hast du? Ich wollte es dir schon lange sagen. Wir hatten nie Geheimnisse voreinander. Was bist du für ein Mensch, Udo? Werd nicht hysterisch. Geh mir aus dem Weg. Der Wasserhahn tropft. Seit 3 Tagen. Ping, ping, ping. Manchmal höre ich es nicht. Dann ist es wieder so laut wie eine Bombe. Ping. Der Hausmeister. Ich muss es ihm sagen. Ich hasse ihn. Er lächelt so überheblich, als würde ich nach Urin stinken. Ich hasse nicht mehr. Keine Kraft. Das schmutzige Geschirr in den Abwasch, Wasser drauflaufen lassen. Du musst dann alles denken, damit der Tag nicht aus den Fugen geht. Das Gebiss herausnehmen, mit der weichen Zahnbürste reinigen. Verdammt, lass es nicht fallen. Es ist nicht wahr. Hör mir doch zu, Paul. Es ist nicht wahr. Udo ist ein Lügner, er spielt sich auf. Hör mir zu, Paul. Ich war ganz durcheinander. Da war dein Vater. Wie soll ich das erklären? Und da war Udo. So jung, so vernünftig. Wann hast du das letzte Mal mit mir geschlafen? Vater, mach auf, ich bin es. Hast du mich nicht gehört, Vater? Vater! Ich fühle mich allein. Ich hasse es. Ich zittere. Was ist am Alleinsein so gefährlich? Da ist doch Udo. Nein, nicht mehr. Und Lilo? Ich zittere. Warum macht er die Tür nicht auf, dieser egoistische alte Mann? Er ist ein Monstrum. Ich zittere. Ich muss jetzt gehen. Den Stimmen lauschen, Menschen beobachten, die auch allein sind. Das hilft. Das muss helfen. Soll ich sie anrufen? Soll ich sie anrufen? Soll ich Lilo anrufen? Dich. Ich bin doch da. Wirklich? Sieh mich doch an. Das nützt nichts. Was soll ich noch tun? Es tut mir leid. Was tut dir leid? Dass ich ehrlich war. Du warst nicht ehrlich. Du warst eitel. Ich dachte, zwischen dir und Paul war nur noch die Gewohnheit. Verstehst du? Nein. Das ist doch nicht schwer zu verstehen. Ich verstehe es nicht, weil ich es nicht verstehen will. Vater, mach auf, ich bin es. Mich nicht gehört, Vater? Vater? Der erste Tag. Heute Morgen hat mich ein Hubschrauber auf der sibirischen Severnaya-Insel abgesetzt. Auf dem nördlichsten Stück Asiens. Einem baumlosen, winddurchfegten, gottverlassenen Landfetzen am Polarmeer. Vor der Küste beginnt die arktische Eisschicht. Die Entfernung bis zum Nordpol beträgt 973 Kilometer. Was tut der Mann mit dem großen Ohr? Was? Er nimmt den Hut und geht vor das Tor. Er. Was will der Mann mit den großen Ohren? Was? Seinen Namen suchen. Er hat er verloren. Das. Ich schnalle meine Skier an und marschiere los. Mit dem 125 Kilo schweren Schlitten am Zugseil. Ich bin allein. Mein Proviant reicht für 68 Tage. Das Wetter ist klar und kalt. Im Südosten auf offener See treiben 4 Eisberge. Der Tag. Ich gehe ins Schlafzimmer und mache das Bett. Schon lange keine Wichsflecken mehr. Ich mache es sorgfältig. Ich beobachte meine Hände, die Überdecke hat Mottenlöcher, Ungeziefer. Die Bilder an den Wänden werden mir fremd. Zurück auf den Balkon. Die frische Luft, ein winziger Schlag in die Magengrube. Unten die anderen, mit denen ich leben muss. Ich kann ihnen auf den Kopf spucken. Lass uns reden, Paul. Du nicht mit mir. Mit wem sonst? Fick dich ins Knie. Es tut mir leid. Wetten, das hast du auch zu Lilo gesagt? Ich werde Lilo heiraten. Gratuliere. Der zweite Tag. Alle Instrumente funktionieren. Per Satellitennavigation habe ich meine Position bestimmt. Über Funk mit Kollegen in der norwegischen Basis gesprochen. Die vertrauten Stimmen tun gut. an Ihren Tisch setzen? Ich zittere. Ich bin alleine. Die Welt ist auseinandergerückt. Es sind doch genug Tische frei. Ich möchte gerne auf die Straße sehen. Also, gut. Sie sehen unglücklich aus. Wie bitte? Sie sehen unglücklich aus. Wir kennen uns nicht. Nein. So etwas kann man unmöglich zu einer fremden Person sagen. Ich kann es. Ich werde Ihnen meine Lebensgeschichte nicht erzählen. Das habe ich auch nicht erwartet. Was dann? Ich habe nichts erwartet. Sie sehen nicht unglücklich aus. Ich bin es auch nicht. Warum nicht? Es gibt keinen Grund. Es gibt immer einen Grund. Ja? Ihr Freund hat Sie betrogen. Ihr Vater macht Ihnen die Tür nicht auf. Ihre beste Freundin hintergeht Sie. Sind das alle Gründe, die Ihnen einfallen? Reicht das nicht? Ich habe es gesagt. Sie sind unglücklich. Sind Sie zufrieden, wenn Sie Recht behalten? Nein. Ich bin enttäuscht. Die Tür zweimal abschließen, hat meine Nachbarin gesagt. In aller Welt sagen die Nachbarinnen den Schlüssel zweimal im Schloss drehen. Ich zähle die Stufen nicht mehr, es nützt nichts. Jeder Treppenabsatz hat 9 Stufen, das wissen meine Füße. Den Briefkasten ignorieren, die Haustür aufziehen, der Wind in den Rosen stäuchern. Noch 2 Stufen. Das Karree des Fußweges. Als Junge wollte ich auf dem Schulweg kein Mal auf eine Ritze zwischen den Platten treten, um eine gute Zensur zu bekommen. Ich bleibe stehen. Immer wenn ich mich erinnere, bleibe ich stehen. Wozu? Ich gehe weiter. Sein Vater. Was erwarten Sie von mir? Warum hatte ich Angst vor seinem Vater? Der ging mir durch den Kopf. Ich sah ihn vor mir. Er verhöhnte mich. Paul, dachte nur an ihn. Und darum sind Sie ein Verhältnis eingegangen? Ich weiß es nicht. Und Sie möchten es rückgängig machen? Nein. Nein? Ich werde Udo heiraten. Wer ist Udo? Udo ist der Mann, mit dem ich ein Verhältnis eingegangen bin. Udo oder Paul? Udo. Warum wollten Sie Paul nicht heiraten? Vielleicht heirate ich überhaupt nicht. Haben Sie keinen Vater? Das verstehe ich nicht. Na, Pauls Vater hat Sie irritiert. Sie sagen, er ging Ihnen durch den Kopf. Ja, das sagte ich. Haben Sie keinen Vater? Oh, er lebt im Ausland. Seit wann? Ich war noch ein Kind. Erinnern Sie sich an ihn? Nur an die Postkarten, die er geschrieben hat. Beneiden Sie Paul um seinen Vater? Vielleicht werde ich überhaupt nicht heiraten. Der vierte Tag. In der Arktis schwimmt nur eine riesige, weithin zerstückelte Eisschicht auf dem Meer. Wind und Strom verwinden sie. Knirschend ändert sich ständig ihr Aussehen. Schieben sich große Platten ineinander, türmt der Druck 10 Meter hohe Eisbarrieren auf. Mehrmals täglich zerre ich meinen Schlitten über solche Wälle. Die übrige Zeit stapfe ich durch eine flache, schneeverwehte Landschaft. Ich trainiere meinen Blick für verräterische glatte Rinnen. Gestern Nacht träumte ich von dem tödlichen Wasser unter mir. Das Polarmeer, eine schwarze, eisige Welt. Ich denke nicht mehr an Lilo. Du sprichst wieder mit mir? Nein. Mit wem dann? Ich rede mit Ines. Wo ist sie? Ich weiß es nicht. Wer ist sie? Das geht dich nichts an. Warum fragst du mich nicht, warum ich es getan habe? Du lügst. Du bist mein einziger Freund. Ja? Lilo war deine Freundin. Ich denke nicht mehr, Lilo. Du lügst. Ja. Warum fragst du mich nicht, warum ich es getan habe? Ich stelle keine Fragen mehr. Ich habe es getan, weil du mein einziger Freund bist. Das ist logisch. Mit den großen Ohren. Wo, wo, wo? Er sucht seinen Hund, den hat er verloren. Ja, ja, ja. Wie heißt der Hund mit den großen Ohren? Wie, wie, wie? Der Hund wird morgen erst geboren. Ja, ja, ja. Warum verachte ich die Vogelbeerbäume? Sie haben es nicht geschafft. Klein verkrüppelt. Der Autostaub auf den Blättern. Das Geld? Ja. Die roten Häuser rücken jeden Tag etwas mehr zusammen. Es handelt sich um Millimeter, aber ich bemerke es doch. Ausweichen. Immer wieder den Passanten ausweichen. Und Schritte im Rücken. Schnelle Schritte. Ich hasse es. Ein Messer im Rücken. Ich bin da. Was machst du? Ich lese. Wo warst du? Bei jemandem, den du nicht kennst. Wer ist es? Ein Therapeut. Verdammt. Er hört zu. Das tue ich auch. Du hörst immer das Falsche. Was liest du? Ein Tagebuch. Von wem? Von einer Frau. Warum liest du es? Weil ich eine Frau bin. Wenn mich mein Vater verlassen konnte, dann liebte er mich nicht. Und wenn er mich nicht liebte, dann war ich eben nicht liebenswert. Ich träume gern. Warum? Im Traum bin ich ohnmächtig. Ja. Und gleichzeitig allmächtig. Ich springe durch die Zeit. Und durch die Logik. Wirklich? Ah, vergiss es. Warum? Ich wollte mich interessant machen. Warum? Um dir gleich zu sein. Du glaubst, ich bin interessant? Ist es nicht wahr? Das macht mich traurig. Der Hund wird morgen erst geboren. Ja, ja, ja. Öffnet dir dein Vater nicht die Tür? Ich weiß es nicht. Kränkt es dich? Es macht mich traurig. Was willst du von deinem Vater? Will ich etwas von ihm? Ja. Vielleicht will ich ihn fragen, ob ich als Kind auf seinen Knien gesessen habe und er seine Hand auf meinen Kopf gelegt hat. Das willst du von ihm wissen? Vielleicht. Warum? Weil ich mich nicht erinnern kann. Wenn er es dir sagt, wirst du dich dann erinnern können? Nein. Vielleicht macht er deshalb die Tür nicht auf. Was du alles weißt. Der 9. Tag. Allein, in monotoner, lebensfeindlicher Umgebung, Tag für Tag, da wird der kleinste Vorfall zum großen Ereignis. Wie heute, als ich glücklich darüber war, erstmals mit Faust, Handschuhen pinkeln zu können. Habe die Fahrzeit auf 9,5 Stunden täglich erhöht. Jimi Hendrix aus dem Walkman treibt mich voran. Die Sonne sah ich heute nur für wenige Minuten, als roten Ball in einer Milchsuppe. Dem frohen Tage folgt ein Trüber und alles hebt zuletzt sich auf. Drifting on a sea of forgot. still teardrops on a lifeboat sailing for your love sailing home. Die Glastür. Das Spiegelbild. Ich sehe weg. Der Einkaufswagen. Ich lege das Waschmittel hinein und schiebe es durch die Gänge. Neben der Zahnpasta die Präservative. Große Packungen, große Liebe. Am Obststand die ersten Worte. 6 Äpfel bitte. Welche? Cox Orange. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Joghurt aus dem Regal, Butter. Der leere Blick in die Tiefkühltruhe. Nicht zu viel einkaufen. Die Kräfte einteilen. Das Geld? Ja. Am Käsestand wieder Wortgefechte. Meine Stimme klingt weit entfernt, als könnte ich sie nicht mehr einholen. 5 Scheiben Gouda. Danke. Brotsaftsuppe. An der Kasse die Zigaretten. Gerettet. Ich bezahle. Warum zittern meine Hände? Alles eingepackt. Rückweg. Gegen die Sonne. Ich habe nachgedacht, Paul. Ich denke nicht mehr nach. Ich hatte die Postkarten vergessen. Wie ist es mit Udo zu schlafen? Auf einer Postkarte war ein Wald und ein Baum und in den Ästen hing eine Riesenschlange. Ist Udo zärtlich? Auf einer anderen ein Mädchen mit kurzem Rock, das durch einen Reifen springt. Oder ist er brutal? Und die dritte war bunt. Ein Strand mit nackten Menschen, die vor einer riesigen Welle standen. Findest du, dass Udo schön ist, wenn er nackt ist? Jeden Augenblick könnte die Welle über den Menschen zusammenschlagen. Findest du, dass Udo schön ist, Lilo, wenn er nackt ist? Ja. Warum? Ich habe nicht darüber nachgedacht. Was sind das für verrückte Postkarten? Wovon hast du gesprochen? Vergiss es. Ein Geheimnis? Ja, ein Geheimnis. Erlitten hat das bange Herz, Begier und Furcht und Grauen. Willst du Udo heiraten? Ja. Unglaublich. Soll ich es nicht tun? Das fragst du mich? Wen sonst? Wir dürfen nicht mehr miteinander reden. Warum nicht? Ich denke nicht mehr an dich. Erlitten hat es seinen Teil von Schmerz. Und in das Leben setzt es kein Vertrauen. Ihm werde die gewaltige Natur zum Mittel nur, aus eigener Kraft sich eine Welt zu bauen. Der 13. Tag entdeckte die ersten Bärenspuren. Mein Revolver, eine 44er Magnum, trage ich griffbereit im Schulterhalfter. Nachts spann ich einen Stolperdraht, verbunden mit Blendraketen um mein Zelt. Es schneit. Die zu schmalen Schlittenkufen sinken tief ein. Alle 10 Meter muss ich stoppen und nach Luft schnappen. Meine Stimmung ist inzwischen sehr labil. Wo ist die Frau? Frau mit dem großen Ohr. Wo, wo, wo? Sie steht im Schrank, der Schuh guckt hervor. So, so, so. Was hat die Frau mit den großen Ohren? Was, was, was? Sie trug keinen Mantel, da ist sie erfroren. Das, das, das. Ich sah die besten Köpfe meiner Generation vom Wahn zerstört, hungrig, hysterisch, nackt, im Morgengrauen durch Negerstraßen irrend auf der Suche nach einer Spritze. Süchtige mit Engelsköpfen, lustentbrannt nach uralter sphärischer Verbindung zum Sterndynamo in der Maschinerie Nacht. Im Briefkasten die Telefonrechnung. Reklame für einen Waschsalon. Klappt, die kleine Blechtür schlägt zu. Die Treppen, halt auf jedem Stockwerk. Luft holen, einmal, zweimal pumpen. Höre mein Herz schlagen. Wie Wasser von Klippe zu Klippe geworfen, jahrelang ins Ungewisse hinab. Oben, leise, damit die Nachbarin mich nicht hört. Die Tür ziehe ich hinter mir ins Schloss. Küche, Kühlschrank. Vertrocknete Milch klebt auf den Glasscheiben. Ich muss aufpassen, dass der Dreck mich nicht überwältigt. Auspacken. Joghurt, Käse, Äpfel, Brot, Butter, Saft, Wurst, Zigaretten, Filterpapier, Waschmittel, Zahnpasta. Keine Präservative. Einräumen. Gefühl, jemand beobachtet mich. Alter Mann kniend vor dem Kühlschrank. Anbetung. Ein sanftes Saugen, als ich die Tür schließe. Am Tisch. Zigarette. Lese im Tagebuch von K. Stehe auf und setze die Kaffeemaschine in Gang. Wie leicht das ist. Filterpapier, Kaffeepulver, Wasser. Ich schalte an und ein rotes Licht leuchtet auf. Beruhigend. Die Maschine gurgelt. Ich gehe zur Toilette. Hole ihn raus. Schlaff. Ich pisse. Nicht daneben. Enges Loch, das Badezimmer. Der Wasserfall. War nie in Amerika. Angst vorm Fliegen. Der Kaffee ist fertig. Lese im Tagebuch von K. Die Quarzuhr knackt. Sie warten auf Paul? Wer sind Sie? Sie sind Ines. Ich warte auf Paul. Er wird nicht kommen. Er wird kommen. Ich habe ihn weggeschickt. Wohin? Er wartet in der Mensa auf Sie. Wie haben Sie das gemacht? Das war leicht. Das Telefon, ein Anruf. Ines? Eine falsche Nachricht. Sie haben sich Mühe gegeben. Ja. Warum? Ich muss mit Ihnen reden. Das tun Sie schon. Ich habe meinen besten Freund mit seiner Freundin betrogen. Ist Paul Ihr bester Freund? Mein einziger. Was habe ich damit zu tun? Genau das will ich herausfinden. Ich bin in der Geschichte nicht vorhanden. Sie haben sich hineingeschmuggelt. Wie? Mit einer Frage. Mit welcher Frage? Darf ich mich an Ihren Tisch setzen? Erinnern Sie sich? Ja, ich erinnere mich. Und? Wie geht es weiter? Ich will meinen Freund zurückhaben. Von mir? Ich bin noch nicht dahinter gekommen. Ich liebe Paul. Das sagt sich leicht. Ja, es sagt sich leicht. Ich liebe Paul. Das könnte ich auch sagen. Sie haben es schon gesagt. Und was ist die Wahrheit? Wer ist Lilo? Ich werde sie heiraten. Warum? Weil ich Paul liebe. Raymond beklagte sich, dass sein Vater ihm nicht viel mehr als unbezahlte Rechnungen und einen Karton alter Bücher hinterlassen hatte. Trotz großer materieller Probleme war es Raymond gelungen, zu studieren und zu graduieren. Warum liest du mir das vor? Mich fesselte die Vorstellung von diesem magischen Karton alter Bücher. Das waren Abhandlungen über Physik. Raymond weinte zum ersten Mal seit seiner Kindheit, als er sah, dass sein Vater ihm einen Traum als Vermächtnis hinterlassen hatte. Und dass er, der Sohn, ihn verwirklicht hatte. Sie trug einen Mantel, da ist sie erfroren. Das. Der 23. Tag. Nach jedem kräftigen Wind beginnt das Eis zu leben. Wie Knautschzonen schieben sich die Ränder driftender Platten zusammen. Manchmal ist der Wind längst eingeschlafen, wenn der Lärm beginnt. Das Eis knirscht, mahlt und rumpelt. Mitunter kreischt es auch stundenlang. Nachts reißt mich das Grollen aus dem Schlaf. Der Schneefall ist dichter geworden. Das Licht fahl. In dieser Watte, die manchmal sogar meine Skispitzen verschluckt, fällt es schwer, die Balance zu halten. Meine Augen fixieren den Kompass. Meine Beine arbeiten wie die Kolben meiner Maschine. Iss, wenn du hungrig bist. Schlaf, wenn du müde bist. Du hast mit Udo gesprochen? Ja. Worüber habt ihr gesprochen? Über dich? Ich hasse es. Er sagt, er liebt dich. Ich sage, ich liebe dich. Ich sage, Lilo liebt dich. Udo ist ein Fallensteller. Nein. Er ist ein Lügner. Nein. Was ist er dann? Er ist dein einziger Freund. Was hast du zu ihm gesagt? Er will, dass ich dich zurückgebe. Tust du es? Nein. Udo hat mit Lilo geschlafen, als ich im Sessel saß und träumte. Was hast du geträumt? Ich habe von dir geträumt. Er rief eines Tages voller Verzweiflung: Was habe ich gewonnen durch meine Blindheit? Ich sehe immer noch mich selbst. Nichts hätte er gewonnen, wenn er aufgehört hätte, sich zu sehen. Das Spiel ist ein Schwindel. Es gibt gar nichts zu gewinnen und schlimmer noch, nichts zu verlieren. Vater, ich bin es. Mach auf. Vater, bitte mach auf. Vater! Die Suppendose, ein Gutshof, Pferde, weiße Bohnen. Verdammt, der Dosenöffner. Der Geruch steigt auf. Ich kippe den Inhalt der Dose in den Topf. Der Holzlöffel. Ich hole einen tiefen Teller aus dem Schrank. Ich stelle den Teller auf den Tisch und lege einen Löffel rechts neben den Teller. Ordnung. Ich glaube an die Ordnung in den Gegenständen, die Ordnung der Moleküle, die Ordnung der Atome. Sie hält alles zusammen, bis es explodiert. Ich rücke den Stuhl zurecht. Umrühren, sonst setzt die Suppe an. Eine Scheibe Brot aus der Zellophanhülle. Ich breche es in zwei Stücke. Selterwasser aus der Flasche, die ich vom Balkon hole. Ein schneller Blick in die Freiheit. Die Tür wieder zu. Verriegeln. Gegen die Gefahr. Kein Luftzug soll mich erinnern. Ich esse. Ich schlürfe. Ich salze. Ich kotze. Genug. Ich bin satt, weil ich es will. Du hast mit mir geschlafen, als Paul im Sessel saß und träumte. Du hast mit mir geschlafen, als Paul im Sessel saß und von Ines träumte. Ines? Sie schwebte durch das Lokal in Pauls Unglück. Wer ist Ines? Er liebt sie. Wer? Paul liebt Ines. Ich werde keine Fragen mehr stellen. Ich werde Pauls Vater um Verzeihung bitten. Ich werde Paul vergessen. Ich werde dich vergessen. Ich werde Ines nicht vergessen. Wenn mich mein Vater verlassen konnte, dann liebte er mich nicht. Und wenn er mich nicht liebte, dann war ich eben nicht liebenswert. Ich werde in mein Zimmer gehen und Postkarten schreiben. Liebe Ines. Auf einer Postkarte wird ein Wald zu sehen sein. Ein Baum und in den Ästen eine Riesenschlange. Auf der zweiten Postkarte springt ein Mädchen mit kurzem Rock durch einen Reifen. Auf der dritten Postkarte stehen nackte Menschen vor einer riesigen Welle, die gleich über ihnen zusammenschlagen wird. Du siehst unglücklich aus, Lilo. So etwas kann man unmöglich zu einer fremden Person sagen. Ich kann es. Wo war das Kind mit dem großen Ohr? Wo, wo, wo? In seinem Bette und es fror. So, so, so. Wer rettet das Kind mit den großen Ohren? Wer, wer, wer? Der Himmel hat es auserkoren. Er, er, er. Der 36. Tag. Es ist unglaublich, wie 5 Wochen allein sein, monotone Landschaft das Erinnerungsvermögen aktivieren. Während mein Körper mechanisch durch den Schnee stapft, reise ich zurück in die Vergangenheit. Begegnungen mit ehemaligen Freunden fallen mir ein. Unwichtige Vorfälle, selbst kleinste, längst vergessene Details entdecke ich in den vorüberziehenden Bildern. Mein Leben als Kino im Kopf. Ich habe mit Ines gesprochen. Ich habe von ihr geträumt. Ich habe mit Lilo gesprochen. Ich denke nicht mehr an Lilo. Ich spreche mit dir. Nein, nicht mit mir. Ich kann es rückgängig machen. Was? Alles. Wie? Das Vertrauen der Pygmäen in die Güte ihrer Dschungelwelt drückt sich in einem ihrer großen Molimo-Lieder aus. Niemals bitten sie mit diesen Liedern um etwas. Es genügt, den Wald zu wecken. Dann wird sich alles finden. Sing es. Nein. Sing das Molimo-Lied. Nein. Es wird dir gelingen. Ich habe Angst. Du hast es versprochen. Ich habe es versprochen. Du willst es rückgängig machen? Ja. Dann sing das Molimo-Lied. Finsternis ist um uns her. Doch wenn da Finsternis ist und ist die Finsternis des Waldes, dann muss die Finsternis gut sein. Vater, ich bin es. Mach auf! Vater, bitte mach auf! Der Mantel, der Schirm. Bewaffnet. Schließe die Tür wieder auf. Stille im Treppenhaus. Atmen. Der Wind hinter den Geranien. Tür zu. Es hallt. Bis ich die Haustür erreiche. Der 43. Tag. Heute bin ich mehr als 12 Stunden wie im Rausch gelaufen. An den Bäumen rütteln, Vögel vertreiben, mit dem Schirm die Fenster der Autos zerschlagen. Hundescheiße überall. Gegen Ende hing die Mitternachtssonne direkt vor mir. Die Schneefläche flimmerte silbrig bis zum Horizont. Ruhig. Ich habe keine Botschaft mehr. Im Café riecht es nach Moschus. Und vom Himmel fielen unaufhörlich glitzernde Eiskristalle. Eine Tasse Kaffee. Ich möchte gleich zahlen. Es stimmt so. Nichts stimmt. Ich sehe die junge Frau. Ihre Beine liegen übereinander. Mein erschöpfter Körper kennt längst alle Argumente, mit denen mein Geist ihn noch aufzumuntern versucht. Versuche zu lächeln. Versuche, die Tür zu öffnen, wenn es klopft. Versuche, den Kaffee zu trinken, ohne dich zu bekleckern. Zehen und Fingerknöchel schmerzen. Frostbeulen blühen im Gesicht. Seit 4 Tagen habe ich Durchfall. Antworte. Versuche zu antworten. Es ist nicht schwer. Nur ein Wort, 2, 3. Setze die Tasse ab. Rede. Rede um Gottes Willen. Ja, es ist ein schöner Tag heute. Ja, es ist ein schöner Tag heute. Die niemals lebend waren, erschienen nackt und wurden ganz zerstochen von Mücken und von Wespen, die dort waren. Sie ließen Blut auf den Gesichtern rieseln, mit Tränen untermischt bis zu den Füßen, wo es getrunken ward von eklen Würmern. Hörst du mich, Ines? Ich wurde geboren von fremden Eltern, wirklich. Ich lebe in finsteren Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume schon ein Verbrechen ist. Ich bin aufgewachsen in den Städten, ich bin zur Schule gegangen in den Hinterhöfen, ich schlafe unter der Sonne. Ich weine, wenn der Wind vom Norden weht, ich lache, wenn ein Stein in eine Pfütze fällt. Hörst du mich, Ines? Ja. Siehst du mich, Ines? Ja. Wer bist du, Ines? Hörst du mich, Lilo? Ja. Siehst du mich, Lilo? Ja. Wer bist du, Lilo? Ich wurde geboren, als mein Vater tot war. Ich wuchs auf in den Wäldern. Ich war ein Pilz, ein Baum, ein Tier. Ich war eine Zecke. Ich lief in die Schule, ich aß trockenes Brot und trank Milch dazu. Ich tötete Fliegen, ich kam in die Stadt und da warst du. Ich gehe die Treppe hinauf. Ich klopfe an seine Tür, ich warte. Ich spreche durch die Tür, aber er öffnet nicht. Ich war eifersüchtig. Du hast Lilo kennengelernt. Ich klopfe wieder. Er steht hinter der Tür. Ich glaube, seinen Atem zu hören. Ich war eifersüchtig auf Lilo. Dann war ich eifersüchtig auf dich. Dann war ich eifersüchtig auf euch beide. Dann schlief ich mit Lilo. Und du hast im Sessel gesessen und geträumt. Ich gehe die Treppen hinunter und öffne die Haustür. Ich hätte mit dir schlafen sollen. Lilo sagt, du bist schön, wenn du nackt bist. Warum öffnete dein Vater nicht die Tür? Lilo schreibt Postkarten an Ines. Was wirst du sagen, wenn dein Vater dir die Tür öffnet? Du siehst unglücklich aus, Udo. So etwas kann man unmöglich zu einer fremden Person sagen. Ich kann es. Wirst du Udo heiraten? Nein. Ich werde es tun. Warum? Weil ich Paul liebe. Paul wurde geboren, als sein Vater alt war. Paul konnte erst lachen, als er laufen konnte. Paul sagte nicht ja, Paul sagte nicht nein. Paul pflückte die Kirschen, bevor sie reif waren. Paul lernte zu schweigen, bevor er weinen konnte. Paul sagte, ich liebe dich. Lilo wurde geboren, als ihr Vater die Koffer packte. Lilo malte Bilder. Einen Wald, einen Baum, eine Riesenschlange. Lilo trug einen kurzen Rock und sprang durch einen Reifen. Lilo sagte, wenn mein Vater mich verlassen konnte, dann liebte er mich nicht. Lilo sagte, dein Vater immer dein Vater. Ich hätte Lilo lieben können. Ich hätte Ines lieben können. Paul, Lilo, Ines, Udo. Ines, Udo, Paul, Lilo. Pauls Vater. Du siehst unglücklich aus, Ines. So etwas kann man unmöglich zu einer fremden Person sagen. Ich kann es. Den Verstand verloren. Wer, wer, wer? Es ist der Mann mit den großen Ohren. Er, er, er. Wo ist der Mann mit den großen Ohren? Wo, wo, wo? Er sitzt auf dem Dach und er ist verloren. So, so, so. Zurück. Wie habe ich es geschafft? Die Tür flog zu und vielleicht beginnt alles von neuem. Systematisch vorgehen. Ich ziehe die Schuhe aus, ich ziehe die Hausschuhe an. Ich stelle den Schirm in die Ecke. Ich hänge den Mantel auf einen Bügel. Ich gehe am Spiegel vorbei. Ich wasche meine Hände mit Seife. Ich trockne meine Hände ab. Und in der Küche tropft der Wasserhahn. Ping. Ja, es ist ein schöner Tag heute. Hat sie gelächelt? Ihre Beine lagen übereinander. Ich gehe in die Küche und setze mich ans Fenster. Ich sehe hinaus. Ich beobachte die Dämmerung. Wie vorsichtig sie ist. Keine Möglichkeit, sie zu überraschen. Sanft senkt sie sich herab. Gelassen steigt die Nacht ans Land. Nein, kein Licht. Warten, bis ich meine Hand nicht mehr vor den Augen sehe. Warten, bis ich im Dickicht der Nacht ersticke. Klack. Wie laut der Lichtschalter ist, wenn ihm nur einer zuhört. Runde, helle Kreise auf der Tischplatte. Die Schatten huschen in die Ecken. Ich esse eine Scheibe Brot, ein Joghurt. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Ich zünde mir eine Zigarette an. Ich lese im Tagebuch von K. Sich aus allen Sprachen zurückziehen. Die Worte wiederfinden. Im Zustand eines Vogels im Fluge. Ich warte. Worauf warte ich? Wenn ich es wage, mir im Spiegel wieder in die Augen zu sehen, will ich die Tür öffnen können. Setz dich, Lilo. Setz dich, Paul. Setz dich, Ines. Setz dich, Udo. Was sehe ich? der große Schrecken. Ich sehe die Haare, grau, brüchig, darunter die Kopfhaut. Ich sehe die Stirn, schief, die Falten ritzen die Haut an den Schläfen Krampfadern. Ich sehe die Nase, grob, unflätig, ordinär. Ich sehe den Mund, schmale Lippen, unappetitlich über das Gebiss gespannt. Ich sehe das Kinn, fliehend zum Hals, die scharfe Spalte, die es in der Mitte zerschneidet. Ich sehe die Haut, Altersflecken, braun, schwarz, Pickel, blass und eingefallen. Ich sehe die Ohren, groß, lieblos gegen den Kopf geklebt. Weiße Haarbüschel in den Ohrmuscheln. Setz dich, Ines. Setz dich, Udo. Setz dich, Paul. Setz dich, Lilo. Ich sehe meine Augen. Nein. Ich sehe mir in die Augen. Der große Schrecken. Es aushalten. Ich sehe mir in die Augen. Ich warte. Ich sehe mir in die Augen. Worauf warte ich? Ich sehe mir in die Augen und spüre meinen Pulsschlag wieder. Endlich. Ich lebe ja noch. Setz dich, Ines. Setz dich, Paul. Setz dich, Udo. Setz dich, Lilo. Sollten wir reden. Aber wir reden doch die ganze Zeit. Vielleicht sollten wir schweigen. Aber wir schweigen doch die ganze Zeit. Wie soll es weitergehen? Vielleicht sollten wir uns Fragen stellen. Wie heißt du? Paul. Wie alt bist du? Ich bin 22 Jahre alt. Wie groß bist du? Ich bin 1,72 Meter groß. Wie viel wiegst du? 65 Kilo. Welche Schuhgröße hast du? Ich habe die Schuhgröße 42. Welche Farbe hat dein Haar? Es ist blond. Welche Farbe haben deine Augen? Sie sind grau. Manchmal sind sie grün. Welche Farbe hat deine Seele? So geht es nicht. Nein, so geht es nicht. Vielleicht sollte jeder eine Geschichte erzählen. Fang an. Fang du an. Ich fang an. Wenn das Wetter sehr schön ist, wirken die Klippen, als wären sie sich der Schiffe bewusst. Und die Schiffe, als wären sie sich der Klippen bewusst. Als signalisierten sie einander irgendeine verschwiegene, nur ihnen verständliche Botschaft. Jetzt du. Ich? Ja, du. Einmal im Orient unterhielt ich mich mit einem Weisen, dessen klare Augen für immer einen Sonnenuntergang anzustarren schienen. Sterben ist keine Lösung, sagte er. Und leben? Fragte ich. Leben auch nicht, sagte er. Aber wer sagt denn, dass es eine Lösung gibt? Jetzt ich. Als ich durch die Wüste wanderte, kam ich an einen Ort, wo eine Höhle war. Ich legte mich zum Schlafen nieder. Und als ich schlief, hatte ich einen Traum. Ich sah einen Mann mit zerrissenen Kleidern, den Blick von seinem Haus abgewandt, mit einem Buch in der Hand und einer großen Last auf dem Rücken. Er öffnete das Buch und las darin. Während er las, weinte und zitterte er. Lilo! Nein, ich kenne keine Geschichte. Versuch es. Ja, versuch es. Es geht nicht. Du musst es versuchen. Wenn das Herz denken könnte, würde es stillstehen. Es geht nicht. Nein, es geht nicht. Wir müssen es aufgeben. Wir sollten aufstehen. Ines geht nach Süden, Lilo geht nach Westen, Paul geht in den Norden, ich gehe nach Osten. Versuch es noch einmal, Lilo, bitte. Viele nackte Menschen stehen vor einer großen Welle, die gleich über ihnen zusammenschlagen wird. Und dann? Ich habe die Postkarte zerrissen. Und dann, Lilo, erinnere dich. Versuch, dich zu erinnern. Vielleicht beginnt alles von Neuem. Ich kann es nicht glauben, dass ich am Ziel bin. Zuerst bin ich vorbeigelaufen, dann zurückgekehrt und habe erneut meine Position bestimmt. 89 Grad, 59 Minuten und 59 Sekunden. Das war der Moment, in dem ich die Fassung verlor. Ich heulte mir das Herz aus dem Bauch vor Freude und Erleichterung. Der Mann, der Hund, die Frau, das Kind, sie alle nicht geboren sind. Der Mann, der Hund, die Frau, das Kind, sie sind nur Stimmen in dem Wind. Thank you. Das war die Komödie vom Vater, der seinem Sohn die Tür nicht öffnete. Ein Hörspiel von Adolf Schröder. Es sprachen Hille Darjes Lilo, Gabriela Maria Schmeide Ines, Horst Bollmann Alter Mann, Heiko Senst Udo, Oliver Reinhardt Paul, Chris Alexander Borige Usland, Renato Grünig Therapeut, Frederik Niehüß Knabenstimme, Timo Reddich erstes Kind, Janika Jira zweites Kind. Musik: Uli Beckerhoff Trompete und John Abercrombie Gitarre. Ton und Technik: Peter Nielsen, Uschi Berlin und Margita Düwer. Regieassistenz: Daniela Staats. Regie: Heinz von Kramer. Dramaturgie: Rüdiger Krämer. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 1996. Kinderfragen mit Zucker bestreut. So der Titel der nun folgenden Lesung. Die Autorin Patricia Görg wurde am Anfang dieses Monats in Hamburg mit dem Italo-Svevo-Preis für literarische Spielarten des ästhetischen Eigensinns ausgezeichnet. Dazu gratulieren wir. Hören Sie jetzt Patricia Görg mit ihrem Text aus dem Jahr 2015. Kinderfragen mit Zucker bestreut. Im Näherkommen und Vorbeifahren aus dem Autofenster blickend sah ich Mädchen und Jungen, die auf eine freistehende, niedrige Reklamewand geklettert waren, beziehungsweise noch dabei waren, es zu tun. Denn während einige von ihnen schon auf dem oberen Rand der Tafel Rittlings saßen, hangelten sich andere gerade hoch, langsam mit ihren Gliedmaßen nach Halt suchend, in Lücken vorstoßend und dort hängen bleibend, während von oben manche sich fallen ließen und den Aufstieg erneut begannen. Als Ganzes verbanden sich ihre Körper zu einer Traube, die wie eine zäh krabbelnde Traube aus Käfern im Tag hing, Geschäften nachgehend, welche womöglich gar keine waren, sondern Bewegungen um der Bewegung willen. Die Stelzen der eroberten Wand schwankten etwas unter ihrer Last. Boxbeinig stand der Werbeträger auf vertrocknetem Gras, wollte seine Botschaft loswerden, war aber überwimmelt von zweckloser Ausdauer. Ist es so? Das Gelände des Kindseins? Hangelt man sich dort spielend über Hindernisse, sie als Klettergerüst nehmend, selbstvergessen an ihnen hinauf- und hinabsteigend? Oder will ich, verkapselt in mein altes Selbst aus dem Autofenster blickend, diese Botschaft herauslesen aus einem Bild, das mir nicht mehr erreichbar ist? Die Mädchen und Jungen jenseits der Scheibe verkörpern für mich zwar einen verlorenen Freiraum des Nichtsmüssens und Nichtswissens, doch ist ihr Dasein von meinem unüberwindlicher getrennt als nur durch eine Scheibe. Ich rate, warum tun sie, was sie tun? Vielleicht turnen sie die Antwort. Immer wenn mein Großvater der Ansicht war, ich sei für das, was ich von ihm erfahren wollte, zu jung, beschied er mich mit der Auskunft, Kinderfragen mit Zucker bestreut. Da stand ich dann, mit Zucker bestreut. Es knirschte in der Mechanik des Fragens, die ein herrlicher Selbstläufer ist. Nur Kinder können notorisch warum sagen, ohne irgendetwas verstehen zu wollen, können die reine Lust des Fragens genießen, denn weil sie so wenig von der Welt wissen, dass ihnen nicht klar ist, wie viel sie nicht wissen, richten sie sich zunächst gemütlich ein zwischen wenigen Antworten, leben in einer Puppenstube. Noch sind sie klein, noch passen sie dort hinein. Sie reiten aus auf den Schultern ihrer Eltern, wie der kleine Junge, dessen Vater am Geldautomaten stand, Tasten drückte und den Bildschirm berührte. Der Junge schaute von seinem Hochsitz darauf herab, mit stillem, freundlichem, vollkommen durchlässigem Interesse. Er begriff weder eine Kontoabfrage noch das Ziehen von Geld, noch die allgemeinen Notwendigkeiten, um zwischen Waren zu existieren. Er hielt quasi die Zeit an, indem er ihre Insignien nicht erfasste. Er thronte dort oben, zwar lernbereit, doch nicht erfasst. Sein Mund stand halb offen, unmöglich zu sagen, was er dachte. Um ihn herum rieselt Zucker, Schnee fällt, Blüten springen auf und fallen ab. Er wächst, der Junge. Eines Tages ist er zu schwer, um getragen zu werden. Seine Fragen lassen nach, haben jedoch im Einzelnen mehr Gewicht, weil sie zum ersten Mal ein eigenes Zimmer einrichten. In der Ecke der Teddybär, den der Junge schon als Säugling im Arm hielt. Spielzeug muss weggeräumt werden, um Platz für einen Tisch zu schaffen. Die Welt gibt jetzt Hausaufgaben auf. Das Kind lernt, welchen Umfang der Äquator hat, außerdem einiges über Geld- und Warenströme. Es soll einen Aufsatz schreiben über das Thema, wie ich, der Ziegel, entstanden bin und gebrannt wurde. Es kaut am Stift, tritt gegen den Tisch, dass die ganze aufliegende Platte mitsamt ihren Holzstelzen schwankt, hält Ausschau nach anderen Jungen oder Mädchen, zeigt wenig Ausdauer. Es legt sich aufs Bett, starrt gegen die Decke, wie ein Käfer, der auf dem Rücken liegt. Ist es so, im Gelände des Kindseins und gleichzeitigen kein Kind mehr Seins? Häuft man dort Sorgen an, obwohl es von außen, im Vorbeifahren betrachtet, immer noch süß aussieht? Nämlich so, als werde dort weiterhin durch den Zucker der unbeantworteten Fragen gewartet. Diejenigen, die Kind und kein Kind mehr sind, leben verletzlich hinter einer Schaufensterscheibe. Dauernd geht irgendetwas in ihnen zu Bruch. Tausend Fragen prasseln jetzt auf sie ein, darunter immer wieder: Was willst du werden? Die Zwischenwesen zögern. Vielleicht wollen sie nichts werden. Geben sie zur Auskunft kein Ziegelstein, heißt es notorisch: Warum? Und man bemüht sich, sie zu verstehen. Altklug winken sie ab. Sie glauben, so viel über die Welt zu wissen, dass man ihnen nichts mehr vormachen kann. Versuchen bei beinahe allem mitzureden, schließen sich aber danach im Bad ein und betrachten heimlich ihre durch zu viele Erkenntnisse mitgenommene Seele, wie sie ihnen als kleiner Plüschteddybär aus dem Spiegel entgegenstarrt. Um sie herum stehen Aknemittel, Tampons, der erste Rasierer. Sie wachsen, die Hybridwesen. Eines Tages müssen sie erfahren, dass sie eigentlich gar keine Sorgen haben. Sie blicken von der Rückbank eines Autos aus durchs Fenster und sehen Mädchen und Jungen, die in Ausweglosigkeit existieren, denen das Leben weder ein Kinder- noch ein Jugendzimmer einrichtet. Sie sind gefangen in Armut, Dreck, Gewalt oder traurigen Umständen, und obwohl sie jung sind, fragt niemand danach, ob sie Kinder oder keine Kinder mehr seien, nicht einmal sie selbst. Ihre Hausaufgabe ist von allem Anfang an, durchzukommen. Ihre Kraft brauchen sie, um größer zu scheinen, als sie sind. Und von klein auf treffen sie Entscheidungen, unter denen die Frage, was willst du werden, überflüssig ist. Werden sie doch schon von ihrem Schicksal umklammert, das ihnen auflädt, Ziegelsteine oder Säcke zu schleppen. In den Säcken ist manchmal Zucker, aber der ist immer für andere bestimmt. Nur wenn einer der Säcke platzt, an denen sie sich stumm abschleppen, stehen auch sie da, mit Zucker bestreut, obwohl sie keineswegs irgendeine Frage gestellt haben. Sie blicken auf, sehen Schemen hinter Scheiben vorbeirollen. Ist es so in der Welt? Wollen diejenigen wissen, die auf der Rückbank eines Autos thronen und den Luxus des Erwachsenwerdens pflegen? Sie fühlen sich wie vor dem Bildschirm eines Geldautomaten, auf dem sie sich ohne Zugriffsmöglichkeit spiegeln. Die Welt ist nicht länger klein, nicht länger gemütlich, nicht länger Puppenstube. Es gibt Ziele in ihr. Zum Beispiel das Ziel, den Führerschein zu machen. Mit dem Führerschein in der Hand erträumen die Ausgewachsenen sich, weit wegzufahren. Bis dorthin, wo nur noch ab und zu Reklamewände in riesigen Landschaften stehen, wo ansonsten alles großartig leergefegt und ehrlich ist. Dorthin, wo Eltern nicht länger Verantwortung für sie tragen. Sie kuppeln, schalten, geben Gas. Jede Fahrstunde ist ein Selbstläufer. Bis auf die, in denen der Fahrlehrer sagt, warum so schnell, warum bei Rot über die Ampel. Plötzlich knirscht es im Getriebe, in der lustvollen Mechanik des Vorwärts. Plötzlich taucht eine Frage im Rückfenster auf, die immer größer wird, weil es auf sie weder eine Antwort noch eine verweigerte Antwort gibt. Sie lautet: Warum der Tod? Warum seine Ausweglosigkeit? In diesem Moment entdecken die halben Kinder, dass sie bis zum Hals in einer Karamellkruste feststecken. All die Auskünfte, zwischen denen sie sich eingerichtet haben, sind im Lauf der Jahre zusammengebacken zu einer einzigen starren Bemäntelung, die sie einschließt. Also rühren sie sich mit Gewalt, um dieses Korsett aufzusprengen. Die Kruste bricht. Ist es so? Das Gelände, in dem man kein Kind mehr ist? Oder muss ich mir eingestehen, dieses Dasein inmitten von Gestöber, Geriesel und fallenden Blütenblättern wie früher zu führen, weil mir noch immer Zuckerkörnchen in die Augen wehen und die Sicht nehmen? Der Großvater erscheint mir oft. Lächelnd öffnet er einen Sack, schüttet ihn über meinem Kopf aus. Ich steige ins Auto, fahre weit fort. Erst geht es an Geld- und Warenströmen entlang, doch irgendwann versiegen sie und riesige, leere Landschaften in der Farbe abgenutzter Jutefasern breiten sich bis zum Horizont aus, liegen da und verwandeln mein Vorwärtswollen in etwas, das keinen Zweck hat, betrachten mich mit stillem, vollkommen durchlässigem Interesse. Ich fahre und fahre. Es ist eine Gegend, in der es unmöglich ist, anzuhalten. Einziges Lebenszeichen sind Reklamewände, die dann und wann boxbeinig im Nichts stehen und versuchen, an vergessene Bedürfnisse zu erinnern. Sie tauchen auf, werden lange größer, verschwinden schnell wieder. Nur ein Bild bleibt mir. Im Näherkommen entdecke ich Mädchen und Jungen, die auf eine dieser Wände geklettert sind, beziehungsweise noch dabei sind, es zu tun. Denn während einige von ihnen schon auf dem oberen Rand der Tafel Rittlings sitzen, hangeln sich andere gerade hoch, langsam mit ihren Gliedmaßen nach Halt suchend, in Lücken vorstoßend und dort hängen bleibend, während oben manche loslassen und den Aufstieg erneut beginnen. Hypnotisch zäh verbinden sich ihre Körper zu einer Traube, die wie eine Traube aus krabbelnden Käfern eine Botschaft verdeckt. Ich fahre vorbei. Viele Fragen und Antworten lösen sich einfach auf in jenem siruphaft fließenden Augenblick. Kinderfragen mit Zucker bestreut war der Titel der Aufnahme, die Sie eben hören konnten. Es las die Autorin Patricia Görg. Ein neues Hörspiel von ihr können Sie übrigens im Juli hören. Die Gesänge der Raumfahrer, ein Fernlehrgang. Die Ursendung ist am Mittwoch, dem 17. Juli, zu unserer neuen Sendezeit hier im Deutschlandfunk Kultur um 22.03 Uhr. Am nächsten Sonntag, das ist dann der 30. Juni, senden wir um 18.30 Uhr ein Hörspiel von Peter Steinbach. Hell genug und trotzdem stockfinster. Der Autor hat gemeinsam mit Edgar Reitz im Hunsrück recherchiert für die erste Staffel der berühmten Fernsehserie Heimat, an deren Drehbüchern er mitgeschrieben hat. Wie es beim Drehen mit Zeitzeugen und einem mehr oder weniger interessierten Team zuging, hat Steinbach interessiert. Für das Hörspiel darüber, das in der Regie von Bernd Lau entstand, erhielt er 1982 den Hörspielpreis der Kriegsblinden. Hell genug und trotzdem stockfinster. Am Sonntag, dem 30. Juni um 18.30 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur. Anschließend porträtiert Beate Becker den Autor Peter Steinbach, der in diesem Jahr gestorben ist.